Vorfunk.de, der Art Lieflang Mix. Ja, guten Morgen. Das war ein gutes Anfang dieses Art Lieflang Mixes mit der Gruppe Amorphis, Black Winter Day. Und das klang auch bestimmt black. Ja, es ist doch immer nicht Winter, aber man sagt, es wird mal kalter werden. Na, wir zullen sehen. Aber es ist all immer gut, ein gutes Idee zu tanzen, für ein Tango zu tanzen, ja. Hier ist der Astor Piazzolla. En de movimento continuo. Ja, das war das Barockprojekt mit Corsa Electronica. Und von das Barockprojekt, das ist wahrscheinlich italienisch, glaube ich, noch ein Stück Don Giovanni. Scenderà l'onda, l'obolo a Caronte pagato egli avrà. Un triste mendicante dall'occhio, sei fiero, si impadroni dei remi con braccio vendicato. La brividen ancora tremo, la brividen ancora tremo. Prenditi lo sposo, il tuo ferro brucia. Si contorcevan donne gridando dietro lui, dischiuse le loro vesti, seni cascanti, intorno solo fuoco bruciando l'anima. La brividen ancora tremo, la brividen ancora tremo, fino a sposo l'inferno brucia. Das war Barbara Morgenstern, was du nicht siehst, von ein Album Doppelstern heißt es. Und davon noch ein Stück. Meins sollte meins sein. Niemand hat dich gesehen, weil ich wohl nicht anders kann, lasse ich es geschehen. Ich bild mir ein, dass du nichts finden kannst. Und weil so schön scheint, Finger und ganze Hand, du siehst mir. Thank you. rockin' roll was made for you, for breaking hearts the way you do. Rock and roll won't ease your mind, but you'll find it eases your soul when you're feeling that rock and roll. I see you dancing with your pretty friends, your boyfriend's falling off down again. I ain't so stupid, I can see your eyes as they glide across the room. Yeah, I've been playing this music, man, for so, so long. It's like a track march, I'm running up and down my arm. But I still can't get myself to move out to the farm. Cause the things you love, they can do the most harm. Ja, das war Blitzen Trapper, Rock'n'Roll heißt das Stück. Mal sehen, ja. Blitzen Trapper, Rock'n'Roll was made for you. Und davor spielten wir All Across This Land mit Blitzen Trapper und Barbara Morgenstern. Meins sollte meins sein. Sie hören der Art Lebenslang Mix und es ist 30 Dezember. Und hier ist der Engmannskapell. Piraten och Räuferband. Ich denke, es ist nicht Dänisch, aber Norwegian, glaube ich. Naja, hier ist der Engmannskapell. vårdnamn. I sju långa år har vi färdats, men nu når vi hamn. Vi finns här för en kväll och sen stannar vi eventuellt. Du har burit och slavat och hoppats att dagen ska ta slut. Jag vet att din morgondag kan se annorlunda ut. Kom ombord, jag finns där vid din sida, dit vindarna bär. Vi tar vad vi kan och vi är mer än då. Teater och rövarband. Men vänta dig inte att de ska förstå. Teater och rövarband. Fast ingen hör på, rätte sig den som kan. Från alla befriade själarna och pirater och rövarband. De ristade regler för vad som är rent och sant. De sa det att tunnor av guld skulle rulla i land. Men för vem och varför? Vem ska ge dig ett tack när du dör? Vi tar vad vi kan och vi är mer än då. Pirater och rövarband. Men vänta dig inte att de ska förstå. Pirater och rövarband. De ropar i vinden fast ingen hör på. Rätte sig den som kan. Från alla befriade själarna och pirater och rövarband. När stormen är över står du där med flaggan i hand. Gav aldrig efter, men visst var du nära ibland. Det var du, det var jag. Skeppet sjönk, men vi stannade kvar. Vi tar vad vi kan och vi ger mer än då. Pirater och rövarband. Men vänta dig inte att de ska förstå. Pirater och rövarband. Fast ingen hör på. Rätte sig den som kan. Från alla befriade själarna och pirater och rövarband. Ja, de ropar i vinden fast ingen hör på. Rätte sig den som kan. Från alla befriade själarna och pirater och rövarband. Färgerna igen, det gröna och det klara. vögt i lyckans land. När hoppet byts mot tvivel har jag famlat blint och gått vilse ibland. Men jag har inte glömt vad jag är gjord av. Det finns en plats som alltid ger mig tröst. Dina vägar i mitt hjärta, dina vatten i mitt blod, dina visor i min röst. Sommarvindar leder mig hem, jag ser färgerna igen. Det gröna och det klara blå, där träden sträcker sig mot himmelen. Sommarvindar leder mig hem till en kär och saknad vän. Till allt jag bär bevarat här i minnet som jag målat med min barndoms klara färg. En by mellan två berg. Ut vid stranden, här finns allt som jag känner igen. När jag kan höra kyrkklockan eka över sjön, då har jag kommit hem. Bleib immer die aus dem Osten, immer die aus dem. Für mich ist die Freiheit kein Arschwischpapier. Ich komm aus dem Land, da ist 2 mal 2 4. Ein Staatsgeheimnis, ja leider. Und jedes Kind, das dort die Wahrheit spricht, das hält man schon darum für ein großes Licht. Denn der Kaiser, er trägt keine Kleider. Und die Bonzen sind scharf auf die Posten. Dort stinkt die Macht, na und hier stinkt das Geld. Egal wo es mehr stinkt auf der Welt. Ich bleib immer die aus dem Osten. Immer die Außen. Ich tu und ich mach und ich leb wie du auch. Und vom Zuckerbrot kosten. Und schimpft mich auch kein Schwein, ihr Türkenschwein. Ich bin ja eine Deutsche und darf hier sein und bleib trotzdem die aus dem Osten. Immer die aus dem Straßen sehen im Prenzlauer Berg und in Mitte. Doch als ich nach Haus an die Mauer kam und als mich der Grenzer beiseite nahm, da half mir kein Lächeln, kein Bitte. Da stand ich so elend vorm Posten. Ich hab geweint wie ein Kind und hab's geschnallt, denn die Lektion war ja klar und kalt. Ich bleib immer ich, auch vom Posten. Die Mädchen auf dem Autostrich am Fischmarkt in Altona, die frieren sich die nackten Äpfel ab im eisigen Januar. Die Mädchen auf dem Autostrich, die sparen sich Stück für Stück die Kohle zusammen für später, das goldene Eheglück. Kalt knarrt das Knie, wenn der Westwind weht, aber dafür stinkt auch der Fisch. Nicht ganz so doll, wenn ein freier Wind, die sind ja so wählerisch. Die wollen eine Prinzessin mit Jungfernhaut für lumpige 30 Mark. Die stehlen dir deine kostbare Zeit und quasseln dir Seelenquark. Die schlimmsten Schweine kommen dir mit Moral. Sie keuchen mein Kind. Verkauf dich nicht auf dem Fischmarkt, wo die Schweine auf Achse sind. Egal ob ein Türke im klapprigen Port oder ein Geizkrank fett im Benz, sie krallen ihre Knüppel im zweiten Gang, als wären es ihre Schwänz. Tja, ihre Notdurft verrichten sie, sie schlagen ihren Samen ab. Und wer da landet, der hält sein Schwanz nicht mehr für ein Zauberstab. Die kleinen Mädchen für wenig Geld, ob sie clean sind oder breit. Die wissen genau, was Liebe ist, die wissen im Leben Bescheid. Sie fingern den Herren die Hosen auf und haben Engelsgeduld. Und wer ein verrücktes Extra braucht, ist ja nicht seine Schuld. Sie machen für Geld die Beine auf, aber niemals ihr Menschengesicht. Sie machen den Herren wohl dies und das, aber küssen, das gibt es nicht. Uah! Hat kein Eins und nur ihr kann ich treu sein. Sie machen für Geld die Beine auf, aber niemals ihr Menschengesicht. Sie machen den Herren wohl dies und das, aber küssen, das gibt es nicht. What? Ja, das war Musik von Eva Maria Hagen, aber küssen. Und davor die aus dem Osten, auch mit Eva Maria Hagen. Und hier ist Linda Ronstadt von ein Album Canciones de mi Padre. En Linda Ronstadt hören wir mit Por un Amor. Mm-hmm. desvelo y vivo apasionada, tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí. Ay, corazón. Pobre de mí. No sufras más. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Me has dejado con el alma herida, sin compasión. Pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Ja, das war Musik mit Canciones de mi padre, ja, mit Linda Ronstedt. Ja, bestimmt schöne klangen hier am orfo.de. Der Art Leeflang Mix geht noch immer weiter. Und wir gehen weiter mit Sonny Rollins, The Bridge. Thank you. Thank you. about a girl with a long black hair and eyes are black as the night. I say you're talking about a girl who's stolen your heart and you'll never get her out of your sight. Well, I've seen her before. I'll never see her no more. She puts you down, leave town, and she's gone. You'll be all alone. You're telling me things I've heard before from the girl with the heart of stone. But tell me I'm wrong, she's been gone too long. This girl will leave you out on your own. I've seen her before, I'll never see her no more. She'll put you down, leave town, and she's gone. You'll be all alone. She thinks she loves you so much that she'll take you into her room. That she'll bring you down and things as such and leave you howling at the moon. She got you. She got me too. She got you. She got you. She got you. See me struggle to stand, to be acknowledged by some time. touch from his gnarled hands. You see the cage it called. I said, come on in. I will not open myself up this way again. I see the shadows that we cast in the cold, clean light. Ah, my feet are gold, and my heart is wide. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay here in the dark. Burning thing, let it make the fire ring. All that I know, love as a Cajun thing, just a killer come to call from some awful dream. Oh, and all you folks, you come to see, you just stand there in the glass looking at me. But my heart is wild, and my bones are steep, and I could kill you with my bare hands if I was free. Das war die Gruppe Phosphorescent, oder Phosphorescent, das kann natürlich auch, mit zwei Stücke, Sunrise, Ray Invocation und danach Song for Zula. Und ich spielte viel mehr natürlich auch noch etwas von Symphony X und davor Zachary Tax, Bad Girl und She's Got You. Ja, gut, Sie hören der Adlefrau Mix und wir gehen weiter mit etwas von Ryan Bingham. Nobody Knows My Trouble. Thank you. I've been carrying my trouble in this pack strapped to my shoulder. Ever since I was a baby, I've been running from everything I know. Don't tell me about my trouble. Nobody knows about my trouble. Nobody knows about my trouble except for my baby and me. I was born a cowboy way out west in New Mexico. Times are tough, we had to let it go. We moved to town, but they couldn't move it out of me. It was way down in my blood, thicker than anyone on the stoop. Nobody thought that I ever would get away with the trouble in me. And I've been carrying my trouble in this pack strapped to my shoulder. Ever since I was a baby, I've been running from everything I know. Don't tell me about my trouble, 'cause nobody knows about my trouble. Nobody knows about my trouble except for my baby and me. Well, it didn't take too long for the pills in the bottom of a bottle to dig a deep grave with the shovel and bury everything that a young boy needs. But I found me a guitar one lonely night in a border town. My pain, I started to write it down, but it wouldn't stay away from me. Well, I've been carrying my trouble in this pack strapped to my shoulder. Ever since I was a baby, I've been running from everything I know. Don't you tell me about my trouble, 'cause nobody knows about my trouble. Nobody knows about my trouble except for my baby and me. So I got the hell out of there. I made my way up to the big town, checked myself into the lost and found. What do you know? My baby come for me. Now I'm living a good life, away from all of the bad advice. I take every day like it's a paradise. So people stay away from me. Well, I've been carrying my trouble in this pack strapped to my shoulder. Ever since I was a baby, I've been running from everything I know. Tell me about my trouble, 'cause nobody knows about my trouble. Nobody knows about my trouble except for my baby and me. Follow the roads that make you feel old. aware of the signs, and you'll know what to do. With broken heart tattoos, your unspoken thoughts are yet to be bought or sold. Whispers of time will write down the lines, and stories will be told. As the wind blows, your life will unfold some truth. Remember that I shoot arrows through lies, you sing out of tune. With broken heart tattoos, the stars.